Andacht am 5.04.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Guten Morgen. So gut, euch wiederzusehen. Ich bin manchmal so überwältigt über das, was Gott tut. Es ist weit mehr, als ich jemals gedacht hätte. Aber dann erinnere ich mich daran, dass es keine Grenzen für das gibt, was Gott tut. Wir sind sehr, sehr dankbar. Gestern hatten wir ganz spontan ein Treffen in unserem Haus mit den Personen, die hier zusammenleben. Und ich hatte den Gedanken, warum feiern wir nicht gemeinsam das Abendmahl? Es war 20 Minuten vor 10 Uhr abends, als ich Gracie, Lou, Debbie, Clayton und Daniel dazu befragte. Daniel sagte, ich muss um 10 Uhr noch telefonieren. Daraufhin sagte ich, warum feiern wir nicht einfach noch schnell das Abendmahl und danach gehst du. Daniel hat sein Telefonat verpasst, denn um 11 Uhr haben wir schließlich gesagt, Leute, jetzt gehen wir ins Bett. Es war so wunderschön. Wir haben uns auf Jesus ausgerichtet, einfach herrlich. Für mich war es so schön zu sehen, wie jeder sein Herz ausdrückte und Jesus das Zentrum von allem ist, was wir tun. Und dann begannen die Leute zu erzählen. Gracie lebt seit 2 Monaten bei uns und sie hatte gehört, wie sich die Gärtner außerhalb des Hauses unterhielten. Der Gärtner kommt einmal im Monat ein paar Tage lang mit 2 anderen jungen Leuten, um die grundlegendsten Dinge zu tun. Und Gracie erzählte, ich habe gehört, wie der Gärtner sagte, wisst ihr, dass der Mann, der in diesem Haus wohnt, ein Prophet ist? Die jungen Männer sagten darauf, echt? Gibt es heute wirklich noch Propheten? Und er meinte, ja, und er hat sogar einen Kanal auf YouTube und auf Instagram. Und dann, meiner Meinung nach war dies das Wunderschönste, sagte er Folgendes. Wisst ihr, und alle, die hier in diesem Haus zusammen wohnen, und es wohnen wirklich viele Leute in diesem Haus, sie lieben alle so sehr. Innerhalb von einer Woche haben wir aus unterschiedlichen Quellen gehört, wie wir Menschen beeinflussen, einfach indem wir unser Leben leben. Ich fuhr vor unserer Wohngemeinschaft hier vor und ein Wachmann hielt mich an und sagte, »Mein Herr, ich habe Sie im Internet gefunden. Die Art, wie Sie über Gott sprechen, ist so faszinierend. Ich schaue mir alles an, was Sie sagen. Es ist faszinierend, wie Sie über Gott reden. Und jetzt will ich Englisch lernen.« Und im nächsten Moment erzählte er den anderen Wachleuten von dem, was Gott durch uns tut. Wisst ihr, wir haben festgestellt, dass wir den Wohlgeruch Gottes verbreiten, ohne es zu merken. Als wir uns gestern unterhalten haben, sagten wir zueinander, »Wirklich? Wir leben doch nur unser Leben. Wir stehen morgens nicht auf und sagen, okay, heute wollen wir den Gärtner und den Wachmann beeindrucken. Dies ist einfach die Kultur, die wir geschaffen haben. Es ist unser Lebensstil.« Das hat mich so dankbar gemacht. Und ich habe gebetet, »Herr, du bist so gut.« So, legen wir los. Heute Morgen bin ich mit folgendem Gedanken aufgewacht, der sehr stark war. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Diese Worte bewegten sich immer weiter durch mein Herz, sehr kraftvoll. Ihr wisst ja, wie ich meinen Tag beginne, mit den Gedanken oder Gefühlen, mit denen ich aufwache. Wenn sie positiv sind, bleibe ich dran und meditiere darüber. Und ich mache nicht einfach mit meinem Tag weiter. Und wenn sie negativ sind, ein stressiger Gedanke oder Gefühle von Sorgen, egal was, mache ich sie mir schnell bewusst und ich lehne sie sofort ab und verändere sie. Erinnert euch, Gedanken und Gefühle sind Materie. Und Materie kann nicht ausgelöscht werden, aber sie kann verändert werden. Heute Morgen ging mir das also immer wieder durch mein Herz. Ich wusste sofort, woher dieser Satz kommt, weil ich die Bibel seit Jahrzehnten studiere. Deshalb ging ich zu den beiden Abschnitten in Matthäus 25 und in Lukas 19. Und ich habe sie studiert und in verschiedenen Versionen gelesen. Natürlich sind das zwei verschiedene Geschichten, aber sie enden mit derselben Botschaft. Es ist die Geschichte von den Talenten. Mein Freund, stell dir folgende Frage. Am Ende deines Lebens, wenn alles vorbei ist, was hättest du dann lieber? Viel Geld auf deinem Bankkonto, das du deinen Erben hinterlassen kannst? Es ist nichts falsch an einer Menge Geld. Möchtest du viele große Häuser haben, die du deinen Erben hinterlässt? Oder möchtest du unvorstellbar großen Ruhm und Berühmtheit haben, die du deinen Erben hinterlässt? Wisst ihr, nichts von diesen Dingen ist grundsätzlich schlecht. Doch die wichtige Frage lautet, worauf liegt unser Fokus, während wir durch dieses Leben gehen? Das ist die eigentliche Frage. Wenn unser Schwerpunkt im Leben irgendetwas anderes ist und wir nicht darauf ausgerichtet sind, dass wir am Ende diesen Satz von Jesus hören, gut gemacht, mein guter und treuer Diener, dann hat alles, was wir in diesem Leben aufgebaut haben, keinen Wert. Ich sage das noch einmal. Geld ist gut. Eigentlich ist Geld neutral. Geld kann sehr schlecht sein, denn man kann damit eine Prostituierte kaufen. Man kann damit Menschen umbringen lassen oder man kann damit Gottes Königreich dienen und seinen Segen genießen. Deshalb ist Geld an sich etwas Neutrales. Es hängt davon ab, was man damit macht. Natürlich denken die religiösen Leute, dass es schlecht ist, reich zu sein. Doch wie willst du die Armen retten, wenn du selbst arm bist? Seht ihr, wir müssen diese Mentalität ändern. Doch hier ist die wichtige Frage. Was willst du am Ende deines Lebens erreicht haben? Ich erinnere mich, dass ich dieses Gleichnis als Teenager gelesen habe und seit damals habe ich oft zu Gott gesagt, wenn ich vor dir stehe, möchte ich unbedingt erleben, wie du mir in die Augen schaust und diese Worte zu mir sagst. Gut gemacht, Reinhard, mein guter und treuer Diener, komm herein in die Freude deines Vaters. Seht ihr, es besteht ein riesiger Unterschied zwischen Gottes bedingungsloser Liebe für uns alle und der Tatsache, dass Gott mit uns zufrieden ist. Der Vater liebt Putin und Hitler und jeden Sünder auf dieselbe Weise, wie er Billy Graham und Reinhard Bonnke und andere große Männer Gottes liebt. Gottes Liebe kann nicht verdient werden. Sie ist für uns alle gleich. Er liebt uns alle einzigartig. Doch es besteht ein riesiger Unterschied darin, dass wir Gottes bedingungslose Liebe haben und dass wir ihm auch wohlgefallen. Wenn du erst einmal wirklich verstehst, wie tief er dich liebt, sollte dies automatisch die Reaktion auslösen, dass wir ihn erfreuen wollen. Was nutzt es dir am Ende deines Lebens, wenn du sehr viele Dinge erreicht hast, aber Jesus diese Worte nicht zu dir sagt? Um was geht es in diesem Leben überhaupt? Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Alles begann mit ihm, nicht mit dir. Am Anfang war Gott, nicht Reinhard oder du. Alles hat mit ihm begonnen und alles funktioniert durch ihn und alles kehrt wieder zu ihm zurück. In dieser Geschichte, die ihr sicher kennt, erzählt Jesus von einem Prinz, der in ein anderes fernes Land zog, um dort König zu werden. Doch bevor er weggeht, ruft er 10 Diener zu sich und gibt jedem von ihnen Talente. Und als er nach einer Weile zurückkommt, Haben zwei von ihnen? Von den anderen sieben spricht er gar nicht, er redet nur über drei von diesen zehn. Die Talente vermehrt. Der erste hatte zehnmal mehr. Der zweite hatte sie lediglich fünfmal vermehrt und der dritte Mann hatte sie gar nicht benutzt. Er hatte sie sorgfältig bewacht, doch er hat sie gar nicht multipliziert. Der Meister ist sehr zufrieden mit dem ersten und dem zweiten Mann, aber sehr ärgerlich über den dritten. Wir lesen viele Dinge in solche Geschichten, Gleichnisse und auch in die ganze Bibel hinein. Denn wir verstehen meiner Meinung nach viele Dinge falsch. Ich spreche von uns allen, also auch von mir. Deshalb müssen wir immer offen sein für weitere, tiefere Offenbarung und für den Heiligen Geist. Und wir müssen auch von anderen Menschen lernen. Das Erste, was ich euch heute sagen möchte, steht in Lukas 19,11. Während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Das Erste, was ihr verstehen müsst, ist der Kontext. Als sie diese Dinge hörten, was haben sie gehört? Sie hatten gerade erlebt, dass Jesus in das Haus eines Sünders gegangen war, in das Haus von Zachäus. Und natürlich haben sich diese religiösen Menschen darüber beschwert. Und Jesus hat Folgendes gesagt. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Schaut auf den Kontext. Jesus ging zu einem Mann, der in ihren Augen schlecht war. Er war ein Schwindler, er war verhasst, er hat ihnen Geld gestohlen und er war es nicht wert, dass Jesus zu ihm kam, zumindest in den Augen der religiösen Juden nicht, zu denen Jesus hier sprach. Doch Jesus lässt nicht nur zu, dass dieser Mann zu ihm kommt, sondern er geht sogar in sein Haus. Das war sehr schlecht. Und deshalb konfrontierte Jesus die religiösen Juden wieder einmal. Während er all diese Dinge tat, sagte er zu ihnen: Ich bin für die Verlorenen gekommen, ich bin nicht für euch, die guten Leute, gekommen. Dann erzählte er diese Geschichte und er erzählte sie aus zwei Gründen. Zum einen erzählte er sie, weil er in der Nähe von Jerusalem war und zum anderen, weil sie dachten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen würde. Warum ist das wichtig? Weil Zachäus in ihren Augen nicht Teil von diesem Königreich sein konnte. Er war ein Verräter. Er hielt all die religiösen Rituale nicht ein. Er arbeitete für die schlechten Menschen, für die Römer, und er hat ihnen Geld gestohlen. Also, dieser Typ wird nicht ins Reich Gottes kommen, aber wir schon. Doch in Wirklichkeit standen sie damals kurz davor, Jesus abzulehnen. Überleg doch mal. Er war in der Nähe von Jerusalem. Das heißt, er stand unmittelbar vor dem Ende seines Lebens und würde bald gekreuzigt werden. Und sie dachten, dass das Reich Gottes gleich hier und jetzt hervorkommen würde. Doch dieselben Menschen, die dachten, dass das Reich Gottes durch ihn kommen würde, haben ihn kurz darauf abgelehnt, als er sagte: Ich bin der König der Juden. Diejenigen, die sagten: Sei unser König, sind dieselben, die nachher riefen: Kreuzigt ihn! Jesus wusste, dass sie das Reich Gottes ablehnen würden, obwohl sie das Reich Gottes eigentlich haben wollten. Doch sie wollten ein anderes Königreich. Sie wollten ein natürliches Königreich, welches das römische Königreich überwindet. Und sie wollten eine Position in diesem Königreich haben. Es ging nicht um Jesus. Es ging nur um sie selbst. Erinnert ihr euch an die Jünger? Wenn du in dein Reich kommst, kann ich dann zu deiner Rechten sitzen und der da zu deiner Linken? Bei dem Königreich, das Jesus in ihrer Vorstellung sofort aufrichten sollte, ging es ausschließlich um sie selbst. Weil Jesus das alles wusste, erzählte er ihnen dieses Gleichnis. In Vers 12 heißt es: Ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Sie dachten, das Reich Gottes würde sofort kommen. Doch Jesus sagte: Nein, nein, ich gehe weit weg und dann werde ich zurückkommen. Und erst dann wird das Königreich kommen. Er berief aber 10 seiner Diener und gab ihnen 10 Talente. 10 Minen, das sind Talente. Und sprach zu ihnen: Handelt damit, bis ich komme. Schaut, was im nächsten Vers steht. Diejenigen, die wollten, dass sein Königreich kommt, haben ihn sofort abgelehnt. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns König ist. Genau das haben die Juden mit Jesus gemacht. Jesus kannte ihre Herzen, er wusste, was darin abging, und er konfrontierte sie durch sein Gleichnis. Nach einer langen Zeit kehrte der Prinz also zurück. Erinnert euch, dies ist ein Gleichnis, es ist keine biblische Doktrin. Wir müssen das immer beachten. Ein Gleichnis wurde in einem bestimmten kulturellen Kontext erzählt, zu einem bestimmten Zweck, um eine bestimmte Wahrheit zu illustrieren. Man darf keine Doktrin auf ein Gleichnis aufbauen. Doch du kannst darin die Perlen finden. Er kam also zurück und wollte lediglich, dass ihm seine Diener Rechenschaft ablegen. Wisst ihr, ich denke, es macht keinen Sinn, darüber zu diskutieren, um was es sich bei den Talenten handelt. Die Talente sind das Geld, das wir haben. Ja, Jesus hat ja tatsächlich von Geld gesprochen. Ah, die Talente müssen unsere natürlichen Talente sein, denn dies ist das Wort, das in meiner deutschen Bibel verwendet wird. Doch darum geht es hier nicht. Wenn du dich in solchen Dingen verlierst, gehst du selbst tatsächlich verloren. Die schlichte Wahrheit ist, der Meister gab ihnen irgendetwas und er wollte, dass sie damit Gutes tun. Das ist die Wahrheit. Er wollte, dass sie gute Verwalter sind. Der wahre Kern dieses Gleichnisses ist, dass Jesus das Sagen hat und wir seine Verwalter sind. Und selbst wenn er für eine lange Zeit weg ist, bleibt dies immer noch sein Königreich und es ist nicht unser Königreich. Ob es dir gefällt, dass dieser König über dich herrscht oder nicht, ist egal, denn es ist nicht dein Königreich. Du bist ein Verwalter. Ob die Talente Geld oder Zeit oder Fähigkeiten sind, macht keinen Unterschied. Es ist nicht dein Königreich. Das ist die Botschaft. Und weil es nicht dein Reich ist, musst du ein guter Verwalter sein, was auch immer die Talente sind. Das ist das Erste, eine wichtige Lektion in diesem Gleichnis. Der König wird zurückkommen und er wird dich auffordern, Rechenschaft abzulegen. Jeder von uns muss dem König Rechenschaft ablegen, denn es ist sein Reich. Er hat dich geschaffen. Du hast dich nicht selbst geschaffen und auch deine Eltern nicht. Er hat dich erschaffen. Ohne Gott gibt es kein Leben. Er ist der Autor des Lebens. Wenn du das begriffen hast, wirst du dich stets daran erinnern. Der Tag wird kommen, an dem ich Rechenschaft ablegen muss. Ich sage mir das buchstäblich hunderte Male, ständig. Wenn Menschen Druck auf mich ausüben, damit ich Dinge tue, die sie sich wünschen, dann beruhige ich mein Herz und sage: Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Das heißt nicht, dass ich mein Leben nachlässig führe, das kannst du mir glauben. Bei Brazilian Kids Care haben wir selbstverständlich eine Struktur und ich bin dem Vorstand Rechenschaft schuldig. Ich bin auch der Regierung gegenüber rechenschaftspflichtig und muss das Gesetz befolgen. Davon spreche ich hier nicht. Doch ich erinnere mich immer wieder daran, dass der König der Könige am Ende meines Lebens in meine beiden Augen blickt und erkennen wird, ob ich ihm gegenüber verantwortlich gelebt habe oder ob ich mich dem Druck von Menschen gebeugt habe. Das hat nichts mit seiner bedingungslosen Liebe zu tun und es hat auch nichts damit zu tun, dass mir Menschen wichtig sind. Es geht nur darum, dass ich in meinem ganzen Leben nichts anderes bin als ein Verwalter des Königs, der mir Leben gegeben hat. Wenn ich das begreife, ändert sich alles, insbesondere meine Motive, warum ich bestimmte Dinge tue. Wisst ihr, es ist so leicht, eine falsche Motivation zu haben. Wir tun so schnell Dinge, bei denen es einen Haken gibt. Ich hasse das. Ich lehre die Leute um mich herum, tut nichts, wenn es einen Haken hat. Ich lehre die Mitarbeiter bei Brasilien Kids Care und in unserem Dienst. Ihr dient nie Reinhard, ihr dient immer nur dem König des Reiches, der Jesus ist. Wenn du das wirklich verstehst, verändert sich alles so radikal, denn dann wirst du nicht mehr versuchen, Menschen zu gefallen. Du wirst versuchen, ihm zu gefallen. Dann ist es dir egal, ob die Leute am Ende deines Lebens zufrieden mit dir sind oder nicht. Das macht keinen Unterschied. Das Einzige, was dir wichtig sein wird, ist, wenn du in seine Augen blickst und er zu dir sagt: Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du hast deine Zeit, deine Energie, deine Talente, all deine geistlichen Gaben sehr gut verwaltet. Wenn wir von diesem Gedanken bei all unseren Entscheidungen angetrieben werden, verändert sich das Leben. Als diese Wahrheit eine Realität für mich wurde, hat dies so viel Druck aus meinem Leben entfernt. Und es hat gleichzeitig so viel Druck auf mein Leben gelegt. Es hat mir den Druck genommen, Menschen zufriedenzustellen. Aber gleichzeitig hat es den Druck auf mein Leben gelegt, dass ich vor dem König des Universums Rechenschaft für mein Leben ablegen muss. Dies ist ein guter Druck, ein gesunder Druck. Also erinnert euch, im Reich Gottes dreht sich alles um den König. Was du hast, hast du von ihm. Das nächste, was ich in diesem Gleichnis hervorheben möchte, ist folgendes. Rechenschaft ist für das notwendig, was wir haben, nicht für das, was die anderen haben. Es ist so traurig, wie viele Menschen in der christlichen Welt ihre gottgegebenen Talente nicht nutzen, weil sie sich mit anderen vergleichen. Ich kann nicht so predigen wie er, deshalb werde ich nicht predigen. Ich kann nicht so prophezeien wie er, deshalb werde ich nicht prophezeien. Ich kann nicht so singen wie er, deshalb werde ich nicht singen. Hört her, ihr predigt nicht für Menschen und ihr prophezeit oder singt auch nicht für Menschen. Die Bibel sagt, was immer ihr tut, tut es für den Herrn. Das heißt, je mehr ihr euch mit den anderen vergleicht, desto weniger Resultate werdet ihr für das Reich Gottes hervorbringen. Und das ist eine Falle, in die der Teufel Menschen locken will. Überlegt doch mal. Ich werde eine Aussage aus diesem Text nehmen. Ich weiß nicht, ob sie in Matthäus oder Lukas steht. Es heißt dort: Er hat jedem nach seiner Fähigkeit gegeben. Es ist Matthäus 25, 15. Das ist sehr interessant. Er hat nichts von ihm. Entschuldigung. Er hat nichts von ihnen erwartet, was er ihnen nicht zuvor gegeben hat. Alles kommt von ihm und er erwartet von dir nie etwas anderes, als dass du treu bist. Treu mit dem, was er dir gegeben hat, gemäß deiner Fähigkeit. Lass dir diesen Gedanken einmal durch den Kopf gehen. Das ist wirklich sehr traurig. Viele Christen verwenden ihre Talente nicht, weil sie auf die anderen schauen, die mehr Talente haben. Ihre Einstellung ist: Wenn ich das so machen kann wie Reinhard, dann werde ich es auch tun. Als der Herr mir auftrug, das erste Buch zu schreiben, die Kraft zu vergeben, brauchte ich lange, bis ich gehorchte, weil ich dachte, dass ich nicht fähig bin, ein Autor zu sein. Was für ein dummer Gedanke! Bis heute habe ich durch die Gnade von Jesus 18 Bücher geschrieben und viele von ihnen sind Bestseller in verschiedenen Nationen auf der Welt. Und ich hatte gedacht, dass ich kein Autor sein kann. Was für ein dummer Gedanke! Gott gibt uns Talente gemäß unseren Fähigkeiten und er will sie lediglich gebrauchen. Er möchte sie für sich nutzen, niemals für uns. Der Herr hat also zu mir gesagt, dass ich das erste Buch schreiben soll, und ich habe angefangen. Damals waren Computer für den Privatgebrauch noch ziemlich neu, und nachdem ich viele Stunden lang mit Hilfe eines Computerprogrammes daran gearbeitet hatte, habe ich alles verloren, alles. Es war etwa die Hälfte des Buches. Deshalb war ich frustriert und dachte, soll doch jemand anderes ein Buch schreiben. Gott war so lieb und so geduldig. Und eines Tages sagte er zu mir, ich liebe es, wenn Jesus mir eine Ohrfeige gibt. Ich mag das wirklich, denn ich weiß, er liebt mich so sehr. Er sagte, Reinhard, ich habe dich gebeten, ein Buch zu schreiben und ich sehe, dass du das nicht machen willst. Das ist okay, ich werde jemand anderes bitten, es zu schreiben. Ich dachte, du meine Güte, das bedeutet, dieses Buch wird trotzdem geschrieben. Und eines Tages werde ich vor Jesus stehen und er sagt, du hast das Talent nicht genutzt, das ich dir gegeben habe. Aber dieser Typ hat es getan. Dieser Mann hat es multipliziert, du nicht. Ich sagte sofort zu Debbie, ich werde eine Auszeit nehmen, ich werde mich in einer Hütte verstecken und ich komme nicht zurück, bis dieses Buch geschrieben ist. Und das habe ich gemacht. Ich habe etwa 10 Tage von morgens bis abends mit nichts anderem außer Schreiben verbracht. Und mit Umschreiben und nochmals Umschreiben. Das war alles, was ich getan habe. Und ich kam erst nach Hause, als das Buch fertig war. Doch wie viele von uns werden eines Tages vor Jesus stehen und zugeben müssen, dass wir das, was er uns gegeben hat, nicht benutzt haben, weil wir dachten, dass ein anderer das besser machen kann. Das ist das Erste, was du aus deinem Leben streichen musst. Vergleiche dich nicht mit dem, der 10 Talente hat, wenn du derjenige mit den 5 Talenten bist. Vergleiche dich mit niemandem. Sag einfach, Jesus, was immer du mir gegeben hast, ich werde treu damit sein. Ob es Kochen ist oder Zeit oder Energie oder Finanzen, ich werde treu sein. Das Zweite, was ihr in diesem Gleichnis verstehen müsst, ist, dass Gott nicht von allen dasselbe Ergebnis erwartet. Er erwartet, dass wir treu mit dem sind, was er uns gegeben hat. Gott lobte den Mann, der ihm 10-mal so viel gebracht hatte, genauso sehr wie den Mann, der 5-mal so viel zurückgebracht hatte. Aber Reinhard, die Bibel sagt, dass derjenige, der 10 Talente zurückbrachte, Autorität über 10 Städte bekam und der andere nur über 5 Städte. Ich denke, das spielt keine Rolle. Meiner Meinung nach wollte Jesus damit nicht sagen, dass der Mann mit den 10 Talenten besser war als der Mann mit den 5. Denn er benutzte buchstäblich genau dieselben Worte bei beiden. Recht so, du guter Diener. Weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Dasselbe hat er zudem mit den 5 Talenten gesagt. Das seht ihr in Matthäus. Aber Reinhard, warum bekommt der eine dann Autorität über 10 Städte und der andere nur über 5? Setzt das einfach in den Kontext von Matthäus 25 und ihr werdet es verstehen. Er hat jedem nach seiner Fähigkeit gegeben. Jesus will nicht, dass du aus deiner eigenen Fähigkeit heraus handelst. Der zweite Mann hatte nicht die Fähigkeit, 10 Städte zu regieren. Doch er hatte die Fähigkeit, 5 zu regieren. Jesus will nicht, dass du dich mit anderen vergleichst und er legt keine Dinge in dich hinein, für die du nicht geschaffen wurdest. Das ist ein anderer Punkt, in dem wir aufwachen müssen. Ich erlebe heute so oft, dass viele Menschen die sozialen Medien nutzen, um ihre eigenen Dinge zu verbreiten. Und das ist so unschön. Wir müssen erkennen, dass wir uns stets folgende Frage stellen müssen. Tue ich das, was Gott von mir möchte, und bin ich treu mit den Dingen, die er mir gegeben hat? Wir dürfen nichts tun, weil das alle anderen tun. Du musst eines Tages alleine Rechenschaft vor ihm ablegen. Gestern Abend haben wir in unserem Haus darüber gesprochen, wie unterschiedlich wir alle sind. Wir sind so vielfältig und haben dennoch so eine tiefe Einheit in unserem Haus. Keiner vergleicht sich und die anderen miteinander. Wir dienen alle Jesus mit dem, was er uns gegeben hat. Daniel hat diese fantastische Gabe zum Übersetzen und er kann das umsetzen, was Gott ihm gegeben hat. Das ist genial. Deshalb musst du dir überlegen, tust du das, was andere tun, oder tust du das, was du selbst tun sollst? Das nächste, was wir in diesem Gleichnis deutlich sehen, ist folgendes. Wir sehen, dass Gott kein schlechter Gott ist. Stattdessen hat ihn der Mann, der sein Talent nicht benutzte, zu einem schlechten Gott gemacht. Der Mann, der sein Talent nicht benutzte, schaut, was er tat. Er sagte in Vers 20, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Schweißtuch verwahrt hielt. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt, und du erntest, was du nicht gesät hast. Schaut, was Jesus darauf antwortet. Er spricht zu ihm. Aus deinem Mund werde ich dich richten, du böser Diener. Jesus hat ihn also nicht gerichtet, weil er ein böser Richter war. Er gab dem Mann genau das, was dieser glaubte. Man nennt dies das Gesetz von Saat und Ernte. Du wirst immer das ernten, was du in deinen Gedanken gesät hast. Der Mann war davon überzeugt, dass sein Herr ein böser Mann ist. Erinnert ihr euch an den Anfang des Gleichnisses? Einige Personen schickten eine Gesandtschaft zu den anderen Bürgern und sagten, wir wollen nicht, dass du über uns regierst. Das steht in Vers 14. Es gab ein paar Menschen, und dieser Mann gehörte offensichtlich dazu, die den König des Königreichs nicht mochten. Du wirst nicht über mich regieren, ich regiere über mich selbst. Weil der Mann ein Problem in seinem eigenen Herzen hatte, übertrug er dieses Problem auf den König. Doch der König war kein böser Mann. Jesus sagte, ich kann dich nur gemäß deines eigenen Mundes richten, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Du hast einen falschen Herzensglauben über mich erschaffen, der alles beeinträchtigt, was du in deinem Leben tust. Nun bist du ein schrecklicher Verwalter von Dingen, die dir noch nicht einmal gehören, und du verstehst noch nicht einmal, dass die Bosheit in deinem eigenen Herzen ist. Stattdessen sagst du, sie sei in mir. Aber sie ist nicht in mir. Deshalb richte ich dich nicht gemäß dem, was ich möchte, ich richte dich nach deinen eigenen Worten. Und genau das erleben wir in Religion die ganze Zeit über. Die Religion glaubt so viele falsche Dinge über Gott. Und wenn wir schlechte Dinge erleben, denken wir, das sei er. Doch in Wirklichkeit sind das wir. Wir leben nicht nach den Prinzipien seines Reiches. Wir leben andauernd als Besitzer, anstatt als Verwalter. Wir machen ihn zu einer zornigen, religiösen Figur, die etwas von uns verlangt, das wir gar nicht erreichen können. Und wenn wir das dann nicht schaffen, beschuldigen wir ihn dafür. Doch er sagt, seht ihr nicht, dass all dies in eurem eigenen Herzen ist? Es war von Anfang an in eurem Herzen. Von Anfang an habt ihr mich nicht gemocht und ihr habt meine Herrschaft abgelehnt. Und nun erlebt ihr genau das, was ihr geglaubt habt, und ihr erntet das, was ihr gesät habt. Als ich heute Morgen aufgewacht bin und die Worte "gut gemacht, mein guter und treuer Diener" durch mein Herz gedonnert sind, so könnte man das wohl am besten bezeichnen, dachte ich immer wieder über sie nach. Und ich sprach mit Gott darüber. Herr, bin ich mit diesen Gedanken aufgewacht, weil du das zu mir sagst? Ist das etwas zwischen dir und mir? Oder möchtest du, dass ich in meinem Leib darüber spreche? Was ist die Stimme hinter der Stimme? Und dann fing Gott an, zu mir zu reden, und er sagte: Reinhard, seit du ein Teenager warst, hast du die Sehnsucht in deinem Herzen, diese Worte am Ende deines Lebens zu hören. Und weil ich dich so sehr liebe, ist die Sehnsucht in meinem Herzen, diese Dinge über dir auszusprechen, noch viel größer. Jesus sehnt sich nicht danach, zu dir zu sagen: Du böser Diener, du wirst das bekommen, was dein eigener Mund bekannt hat und dein eigenes Herz glaubt. Er hat keinerlei Sehnsucht danach. Er kam für die Verlorenen, das hat er uns von Anfang an gesagt. Er kam für Zachäus, der alles vermasselt hatte. Doch er wird uns immer die Freiheit lassen, zu wählen, was wir mit dem Leben anfangen wollen, das er uns gegeben hat. Wisst ihr, ich habe diese Woche noch etwas anderes herausgefunden. Ich hoffe, die Person hat nichts dagegen, dass ich euch das erzähle. Es gibt jemanden, der uns sehr nahe steht und der für uns arbeitet. Diese Person bekam in dieser Woche einen Anruf, bei dem ihr ein Job angeboten wurde, bei dem sie fünfmal mehr verdienen würde als bei uns. Und die Person hat Nein gesagt. Sie sagte Nein. Als ich das herausfand, und ich habe es von jemandem erfahren, der neben ihr saß, als sie den Anruf erhielt, denn sie selbst wollte es mir nicht erzählen. Als mir diese Person das erzählte, während ich mit Debbie und diesen beiden Menschen zusammensaß, war meine erste Reaktion folgende: Du bist frei zu gehen. Warum hast du den Job nicht angenommen? Tut mir leid, aber wir können dir nicht dasselbe bezahlen, was sie dir bezahlen. Nicht, weil wir unsere Leute nicht gut behandeln, denn das ist eine sehr wichtige Position. Ich fragte sie: Warum hast du dieses Angebot nicht angenommen? Du kannst dort fünfmal mehr verdienen. Sie sagte, dass sie nicht einmal eine Minute lang darüber nachgedacht hätte. Hier tue ich das, wozu Gott mich berufen hat. Sie hat ein klares Verständnis davon, dass es wichtiger als alles andere ist, die Worte "gut gemacht, mein guter und treuer Diener" von Gott zu hören. Es gibt Menschen, die Anteil an dem haben, was Gott durch uns tut. Sie arbeiten sehr hart und gewissenhaft, um sicherzustellen, dass diese Botschaft in die deutsche Sprache übersetzt wird. Gestern hatte ich eine Videokonferenz mit einer Gemeinde in Deutschland und am Sonntag hatte ich eine Videokonferenz mit einer ganzen Reihe von Menschen, die mit unserem deutschen Mentoring verknüpft sind. Und mitten im Mentoring wurde mir schlagartig etwas bewusst, buchstäblich. Ich erkannte, dass die zwei Personen, die diese Gruppe leiten, eine Schweizerin und eine Österreicherin sind, Lisi und Jean. Sie würden normalerweise nicht zusammenarbeiten, einfach weil sie an ganz unterschiedlichen Orten leben. Die eine lebt in Paraguay, die andere in Österreich, also ganz praktische Umstände. Von Natur aus sind sie sehr unterschiedlich in ihrem Charakter und Wesen. Und es wurde mir schlagartig bewusst, dass dies zwei Personen sind, die eigentlich von Natur aus nicht zusammenarbeiten würden. Doch nun dienen sie gemeinsam dem König der Könige. Ich habe so sehr die Freude in Gottes Herz über diese beiden Personen empfunden. Und heute Morgen, als ich im Bett lag und über die Worte "gut gemacht, du guter und treuer Diener" nachdachte, war ich ebenfalls so berührt. Und ich wollte herausfinden, ob er zu mir spricht oder was er sonst tun wollte. Diese beiden Dinge lehrte er mich. Erstens, viele von euch, die meinen Kanal anschauen, leben dies bereits und Gott ist so zufrieden mit euch. Ihr tut vielleicht keine großartigen Dinge in den Augen der Welt. Ihr seid nicht prominent in den Augen der Welt. Aber ihr tut das, was ihr tut, für ihn. Und er sagt bereits jetzt zu euch: Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Das hat er mir gesagt. Aber er sagte mir auch, dass es viele Menschen gibt, die nur ihre eigenen Interessen verfolgen. Sie treiben ihre eigene Sache voran und verstecken dies unter einem religiösen Mantel. Meine Bestimmung. Gott hat mir gezeigt, dass dies meine Bestimmung ist. Und eines Tages werden sie sehr beschämt sein, wenn sie vor Jesus stehen. Ich muss euch diese beiden Punkte sagen, denn ich wäre kein guter Verwalter der Wahrheit und der Offenbarung von Gott, wenn ich euch das nicht sagen würde. Ich kann nicht beurteilen oder sagen, welcher von diesen beiden Typen du bist. Das wird der König selbst tun. Doch ich möchte, dass jeder von uns dieses Gebet spricht. Heiliger Geist, bitte erforsche mein Herz. Schau nicht auf das, was ich tue, sondern schaue darauf, warum ich es tue. Was ist die Motivation hinter allem, was ich tue? Bin ich ein guter Verwalter und will ich diese Dinge deshalb tun, damit mein König, wenn er zurückkommt und Rechenschaft über die Dinge in meinem Leben fordert, zu mir sagt: Gut gemacht? Oder gibt es irgendetwas in meinem Herzen, das dazu führt, dass ich diese Dinge für mich selbst und für meinen Dienst, mein Unternehmen und meine Gaben und Talenten tue? Und der letzte Punkt, das ist sehr interessant und der kommt erst anschließend, nachdem der Heilige Geist dein Herz erforscht hat. Dennoch ist es sehr wichtig. Ich habe erlebt, wie Talente von vielen Gemeinden missbraucht wurden. Gott wird dein Talent nutzen, um der Gemeinde zu dienen. Und am Ende deines Lebens wirst du weder vor deinem Pastor noch vor deiner Gemeinde stehen, sondern vor dem einen, der dir alles gegeben hat. Und sein Name ist Jesus. Also bitte, tue nichts für Menschen. Tue nichts für ein System. Tue noch nicht einmal irgendetwas für deine Gemeinde. Tu alles für den einen, der dir alles gegeben hat, und sein Name ist Jesus. Ich liebe Daniel wirklich sehr. Ich kann ihn lieben, weil dies unser Leben besser macht, oder ich kann ihn lieben, weil ich es für Jesus tue. Verlier das nie aus dem Blick. Wenn du etwas nicht für Jesus tust, hat es keinen Wert. Er hat dir alles gegeben, also gebrauche es für ihn. Benutze deine Gaben, deine Talente, deine Zeit, alles für ihn. Wenn wir das zu unserem Lebensstil machen, wo auch immer wir hingehen und was auch immer wir tun, dann werden wir im Bewusstsein behalten, dass er irgendwann zurückkommt. Und wenn wir treu waren, wird er unsere Treue belohnen. Ja, die Erlösung ist umsonst. Aber die Belohnung muss verdient werden. Das ist eine Wahrheit, die viele Menschen, die den neuen Bund verdrehen, nicht akzeptieren wollen. Alles im neuen Bund wurde dir umsonst gegeben. Aber du bist dennoch rechenschaftspflichtig darüber, wie du diese Dinge verwendest. Ich sage das noch einmal. Alles, was das vollbrachte Werk des Kreuzes für dich bereitgestellt hat, ist hundertprozentig umsonst und verfügbar für dich. Doch du bist dennoch rechenschaftspflichtig darüber, was du mit den Dingen getan, die dir im Himmel zur Verfügung gestellt wurden. Wir dürfen das nie vergessen. Leute, danke, wir sehen uns morgen und denk daran, am Donnerstag findet kein Live statt, denn ich nutze meine Zeit und meine Gaben und Talente, um meine wunderschöne Frau zu genießen, die Gott mir gegeben hat. Wenn ich ihr diene, diene ich Jesus. Wir sehen uns morgen und dann wieder nächste Woche. Wir sind dankbar, sehr dankbar, dass wir so wunderbare Menschen haben, mit denen der Herr uns verbunden hat. Danke, bis morgen.